Walzer Wien und Varieté, Zirkuszauber Zuckerwatte, wenn Multimedia-Künstler André Heller den Rosenkavalier von Richard Strauss inszeniert, hat die Kritikerin im Vorfeld Bauchweh. Zu viel Dekor und Schmäh habe ich erwartet. Wunderkammern, Feuerspektakel und Roncalli, aber nein. Die traurig-schöne Tragikomödie um die alternde Feldmarschallin, ihren jungen Geliebten Octavian, den dauergeilen Baron Ox, die Klosterjungfer Sophie und all die Intrigen rundherum rührt auf melancholische Weise tief. Der 73-jährige Heller, zu Hause in Wien, in Marokko und auf Reisen, hat noch nie eine große Oper inszeniert, das Genre aber immer geliebt. Ihm zur Seite stand Opernregisseur Wolfgang Schilly, ebenfalls ein Wiener, und die Wiener Malerin und Bühnenbildnerin Xenia Hausner. Das Thema von Strauss' populärster Oper, Uraufführung 1911, ist die Liebe und ihre Vergeblichkeit in der verrinnenden Zeit. Das Team um Heller hat der Verlockung widerstanden, die Geschichte ins Heute zu verlegen. Denn jedes große Kunstwerk ist zeitlos, mit dem Libretto von Hofmannsthal ohnehin. Im japanisch ausgestatteten Schlafzimmer, japanische Möblierung und Kunst lagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts voll im Trend, haben die Fürstin und ihr Lover eine Liebesnacht genossen. Camilla Nilon singt herzergreifend über die Zeit, die sonderbar ding. Michel Lozier in der Hosenrolle des Octavian wirkt androgyn, flirrend und dennoch verführerisch. Auch Octavian ahnt die Liebe zwischen einem 17-Jährigen und einer schönen, aber, wie es früher so deutlich hieß, verblühenden Frau hat keine Zukunft. In diese Tristesse bricht Baron Ox herein, der Harvey Weinstein der Opernwelt. Ein ungeschlachter Trampel, den der Bass Günther Greusböck weltmännisch verschlagen und brutal spielt. Einer, der alle Mädels flachlegt und je mehr sie sich wehren, desto jünger fühlt er sich. Ein Widerling, den Widerstand anspornt. Ein sentimental egomaner Kerl, der die reiche Sophie heiraten und die verkleidete Kammerzofe ins Bett kriegen will. Alles im Dreivierteltakt. Am Schluss kriegen sich Sophie und Octavian, die edle Marschallin, verzichtet, aber schade. Das rätselhaft bezaubernde Bühnenbild, ein Jugendstilfenster, das in einen Sternenhimmel übergeht, bleibt seltsam leer. Heller ist zum Ende wenig eingefallen. Alle drei stehen herum, singen überirdisch schön, haben aber wenig zu tun. Deshalb auch die deutlichen Buhrufe, die sich unter den großen Applaus mischen. Subin Mehta am Pult, der wie immer grandiosen Staatskapelle hätte temporeicher und energetischer dirigieren können. Trotzdem, die Kritikerin mit der Angst vor zu viel wienerischer Zuckerwatte ist froh um die heitere Schwermut und die süße Bitterkeit, die André Heller um den Rosenkavalier herum inszeniert hat.